21.30 Uhr. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Anschließend spricht der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Erich Mende. Die sterbliche Hülle des gestern einem Mordanschlag zum Opfer gefallenen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, die seit heute im Weißen Haus in Washington aufgebahrt ist, wird morgen Nachmittag in das Kapitol übergeführt werden, um der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Die Trauerfeierlichkeiten sind für Montag angesetzt, den der gestern unmittelbar nach dem Tod Kennedys zum neuen Präsidenten vereidigte bisherige Vizepräsident Johnson zum Nationaltrauertag der Vereinigten Staaten proklamiert hat. In einer Botschaft appellierte er gleichzeitig an alle Völker der Welt, sich mit dem amerikanischen Volk in der Trauer und dem Gedenken um John F. Kennedy zu vereinen. Zu den Trauerfeierlichkeiten werden zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter und Regierungschefs nach Washington kommen. Unter ihnen der französische Staatspräsident de Gaulle und Außenminister Couve d'Umerville, Prinz Philipp als Vertreter der englischen Königin sowie der britische Premierminister Douglas Hume. Bundeskanzler Erhard, Bundesaußenminister Schröder und Berlins regierender Bürgermeister Brandt fliegen morgen nach Washington, um ebenfalls an den Trauerfeiern teilzunehmen. Die sowjetische Regierung wird, wie heute Abend in Moskau bekannt gegeben wurde, durch den ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Mikojan vertreten sein. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen, deren Delegation zu den Trauerfeierlichkeiten von UN-Generalsekretär U Thant geleitet wird, ist für Dienstag zu einer Sondersitzung einberufen worden, in der John F. Kennedy geehrt werden soll. Die kubanische UN-Delegation hat in einer heute in New York veröffentlichten Erklärung das Bedauern über die Ermordung des amerikanischen Präsidenten zum Ausdruck gebracht. Der gestern Abend in Dallas in Texas festgenommene 24 Jahre alte Lee Oswald, der inzwischen formell des Mordes an Präsident Kennedy angeklagt worden ist, hat in den bisherigen Vernehmungen energisch bestritten, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein. Wie heute Abend in Dallas bekannt gegeben wurde, ist inzwischen ein zweiter verdächtiger Mann vor der Polizei verhört worden. In Washington erklärte das amerikanische Außenministerium, es liegen keinerlei Beweise dafür vor, dass eine ausländische Macht mit dem Anschlag in Zusammenhang stehe. Der französische Außenminister Couve d'Umerville betonte heute Abend in einer Rundfunkansprache, Frankreich teile in diesem Augenblick die schmerzlichen Gefühle des amerikanischen Volkes, mit dem sein Land von jeher in engster Freundschaft verbunden gewesen sei. Hören Sie nun noch andere politische Nachrichten.